90.9. Das Halle-Magazin auf Radio Korax. Und damit herzlich willkommen zu unserem Widerhall heute am 13.11. Mein Name ist Sabrina und ich begleite euch durch die nächsten 2 Stunden. Gerade haben wir noch Common Voice gehört, doch nun wird es Zeit für den Widerhall. Heute natürlich wie immer am Donnerstag mit den Antifa-Nachrichten. Zuerst starten wir jedoch rein mit ein bisschen Musik. Und zwar hören wir das Lied Die Bahn von der Band Die Höchste Eisenbahn, eine super talentierte Band, die diesen Herbst ein neues Album rausgebracht hat. Und davon hören wir jetzt ein Lied. Ich glaube... Ups, Entschuldigung, kurze technische Schwierigkeiten bei mir. Deswegen skippen wir kurz das Lied und machen stattdessen weiter mit dem Lied Fade Away von John Winston Bertha. Is so far away, so drawn astray. I could never go on with the seasons walk to the ground in May. You see nothing but time holding your side. I could see it in your disguise, seen it in your eyes, I'm prepared for that height. Seen it in your eyes, like a shot through your bone. I've seen it in your eyes, I did what you do wrong with me. And we are better change my mind, I said to myself, to get down with the beat. And as we walked out of here, you knew that time is no ill of one's gotta find. I can tell you, such a spiral world in this little world's been on the ground that shed. We all fade away, fall. Das war Fade Away von John Winston Bertha. Und nun hören wir, was ich eigentlich eben angekündigt habe, und zwar die Bahn von Die höchste Eisenbahn. Viel Spaß. Du wirst sagen, wenn irgendwas hinter mir kommt, ja? Die Bahn fährt heute die ganze Nacht und ich bin mal mit danach immer noch wach. Die Bahn fährt heute. Die Bahn fährt heute. Ich zieh was an, das leuchtet in der Nacht und auch du fragst, woher ich das habe. Die Charité hat noch Betten für uns, wenn wir ihn sammeln, können zu Hause nicht schlafen. Ich halte den Nachtzüglern Vorlesung, ich tausch Leeres in Volles um. Ich tausch Leeres in Volles um. Brücke und macht Zeichen für alle, aber die mir dann folgen sind wenig. Ich halte Nachtzüglern Vorlesung, ich tausch Leeres in Volles um. Ich tausch Leeres in Volles um. Hey, steige um eins in die Bahn, ein Kopfhörer leer, mir ist langweilig, ich schlaf ein. Wach wieder auf, kein Plan, wo ich bin und ich stolper benommen auf dem Bahnsteig. Seh in der Ferne einen Cracky, der irgendein Typ, den nur er sehen kann, anschreit. Guck auf die Anzeigetafel, es kommt keine Bahn mehr, das kann doch nicht wahr sein. Fuck, Digga, ich sag's. Die Bahn fährt heute die ganze Nacht, denn ich bin nach mit danach immer noch wach. Die Bahn ins Land hat viel Platz, sie ist laut und lieb und hält mich wach. Die Bahn hat recht, was auch immer sie macht. Sie ist weise und sanft und gibt mir Kraft. Die Bahn fährt heute. Und nach diesem kleinen musikalischen Einstieg fangen wir erstmal an mit Inhalt, nämlich aktuell morgen am 14. November finden in zahlreichen Städten wieder Klimastreiks statt. Anlass dafür ist die Weltklimakonferenz in Belém, das ist in Brasilien. Auf der ganzen Welt sollen Menschen gemeinsam für eine gerechte und konsequente Klimapolitik morgen auf die Straße gehen. Und auch hier in Halle organisiert Fridays for Future einen Klimastreik. Radio Korax hat dazu mit Ole Horn von Fridays for Future Halle gesprochen. Fridays for Future fordert für Klimagerechtigkeit unter anderem die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, des Pariser Klimaabkommens und Klimaneutralität bis 2035. Der Klimastreik in Halle startet morgen um 16 Uhr an der Oper, wenn auch ihr dabei sein wollt. Wie sich an der Uhrzeit erahnen lässt, handelt es sich bei diesem Klimastreik jedoch nicht um einen klassischen Streik, bei dem die Arbeit niedergelegt wird, um Druck aufzubauen. Stattdessen handelt es sich vielmehr um eine Demonstration. Warum sich Fridays for Future trotzdem für den Namen Klimastreik entschieden hat, erklärt uns nun Ole Horn von Fridays for Future. Ich glaube,

Das geht los in Halle um 16 Uhr an der Oper. Es wurde ja auch eben gesagt, desto mehr erscheint, desto besser. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit, also hören wir noch mal ein bisschen Musik, erneut von dem Künstler John Winston Bertha. Das ist ein kleiner Musiker aus dem Raum Hannover und der spielt heute Abend tatsächlich auch ein Konzert in Leipzig. Und da wir das alles verpassen, hören wir stattdessen seine Musik im Radio. Can you be honest? Listen to you. Collect our inner pieces. There's light shining through. Can always start anew. Don't make the same mistakes again. Challenging all that was coming and fight on till the end. Don't fake yourself just like some others do. Stay who you are and be true to you. 'Cause that's the key and what life is all about. Be true to you. Trying to make you happy, but don't wanna be some kind of personal clown. They're the ones standing on the outside, taking away all the air that you breathe. But in the I'm believe without a doubt that you hold it tight and in your hands. Ihr habt gerade The Key von John Winston Bertha gehört. Der gibt heute Abend ein Konzert, für das sind, soweit ich weiß, keine Karten mehr erhältlich. Aber stattdessen habe ich für euch andere Veranstaltungsideen und Termine, die heute Abend noch stattfinden. Wenn ihr euch als Punker fühlt und Lust habt, an einem Tresen das ein oder andere Getränk zu verzehren, habe ich den perfekten Veranstaltungstipp für euch. In der Reihe ist heute Abend nämlich, wie jeden Donnerstag, wieder der Punkertresen. Ab 20 Uhr geht's los in der Reilstraße 78. Außerdem gibt's im Lila Drachen heute ein ganz besonderes Schmankerl. Da kann man nämlich eine multisensorische Performance von Bumir und Tommy Suil beiwohnen. Tommy Suil ist ein chinesischer Künstler mit über 20 Jahren Theatererfahrung in Chile, Kolumbien, Peru, Bolivien und Deutschland. Er bündelt Energie, Farbe und Bewegung durch Drumcomputer und Elektrobass. Seine Arbeit verbindet Tanz, Performance, Musik und Visualität. Damit konstruiert er eine sensorische Erfahrung, bei der Beat zum Körper und der Körper zum Beat wird. Bumir ist Freiheit in Bewegung. Es ist der primitive Mensch, der wieder tanzt. Wild, klar, verbunden. Der Körper weiß, was der Geist noch nicht weiß. Und wenn der Best Drop kommt, bewegen wir uns, weil wir Bewegung sind. So beschreiben sich die Künstler zumindest selbst. Was genau da heute Abend zu erwarten ist, das wissen wir auch noch nicht so richtig, aber sicherlich wird es eine sehr interessante Veranstaltung, bei der Musik mit anderen Kunstformen kombiniert wird. Das startet heute Abend um 20 Uhr im Lila Drachen. Außerdem kann man heute Abend auch noch spontan zum Konzert von Sari Shaw und Band gehen. Sari Shaw vereint die feurige Leidenschaft von Janis Joplin, die Emotionaltiefe von Etta James und die dynamische Energie von Robert Plant mit einer Stimme, die sowohl rau als auch raffiniert ist. Sie ist dafür bekannt, die Grenzen des Blues-Rock-Genres zu erweitern, indem sie Elemente der rauen Intensität des Rocks, des Reichtums des Souls und der zeitlosen Authentizität des Blues nahtlos miteinander verbindet und so einen Sound schafft, der sowohl innovativ als auch tief in der Tradition verwurzelt ist. In Objekt 5 in Halle findet das Ganze statt. Karten für das Konzert kosten an der Abendkasse 27 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr und los geht es um 20 Uhr. Und zuletzt noch ein Tipp für Leipzig. Wenn du einmal eine Hörsituation erlebt hast oder bereits erlebt hast, geht alles ganz schnell. Du erinnerst dich nur lückenhaft, was betrifft dich und was für Material hält die Polizei in den Händen. Du lebst einen ungewöhnlichen und stressigen Moment. Du bist unsicher, was in Zukunft passieren wird. Wenn du in Haft genommen wirst, bist du einer ganzen Reihe von zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Dir stehen Personen gegenüber, die im weitreichenden Manipulationstechniken ausgebildet sind. Alle Strategien und Techniken der Polizei haben eine Gemeinsamkeit. Um ihre Ziele zu erreichen, ist die Beteiligung der befragten Person notwendig, wenn nicht sogar unerlässlich. Strategien des Polizeiverhörs und wie sie uns dagegen wehren können, ist ein Vortrag des Herausgeberinnenkollektivs Projekt Evasion zum Buch Wie die Polizei verhört und wie wir uns dagegen verteidigen können. Dieser Vortrag findet am Donnerstag, dem 13. November ab 19 bis 22 Uhr in der Zollschuppenstraße 1 in Leipzig statt. Der Eintritt ist gratis. Oh, Beine sind schwach, ich kann kaum mehr stehen. Augen werden schwer, die Zeit will nicht vergehen. Ich brech zusammen vor deiner Tür. Hoff, sie geht auf, es wird nie passieren. Es wird nie passieren. Keine Bäume nackt und grau. Wenn es hässlich wird, kenn ich mich aus. Such mich im Dreck, wenn du mich brauchst. Es wird nie passieren. Keine Bäume nackt und grau. So fühl ich mich auch. Such mich im Dreck, wenn du mich brauchst. Ihr habt gerade das Lied 2019 von Bazer Zian gehört. Das ist ein Künstler, der gleichzeitig auch ein Produzent von Haftbefehl ist, was sich im Moment aktuell anfühlt, weil vor kurzem erst eine stark diskutierte Dokumentation über eben jenen auf Netflix erschien. Jedoch wollte ich auch mal die Musik von Bazer Zian zeigen, denn der hat ebenso eine Bühne verdient mit seinen wundervollen, wenn auch stark traurig anmutenden Liedern. Als nächstes hören wir aber ein bisschen was Lokaleres, nämlich das Lied Dreisamkeit von Ole Puschkin Rosa. Fahre mit Karre Richtung Bretagne, klaue süddeutsche Kreuzworträtsel an Tanke, zwei Flaschen Wein und ein Sekt verschwinden in meiner Tasche. Bezahle nix, doch sage immer höflich Danke. Werf ein Schulterblick im Navi, steht Champagne Supernova. Da wo wir hinfahren, fährt man Velo und nicht Mofa. Cabrio Karaoke führen uns auf wie in der Oper. UPR, wir bringen Gangster-Rap nach Westeuropa. Die Sonne steht auf 12 Uhr, Alfred ist im Kopf schon da und redet nur im Futur. Malik drückt aufs Gaspedal, wir fahren zu viel km/h. We're about to make love in the car. Ja, von uns dreien hat keiner einen Führerschein. Doch wie wär's, wenn wir Mamas alte Karre leihen? Einer schaltet, einer lädt und ich schlafe ein. Das ist kein Triangle of Sadness, das ist Dreisamkeit. Von uns dreien hat keiner einen Führerschein. Doch wie wär's, wenn wir Mamas alte Karre leihen? Lässig, Sonnenbrille auf, Scheibe runter, weil ich fahr. Lässig,

zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder ein Album rausgebracht. In diesem arbeitet sie die Beziehung zu ihrem Ex auf und geht dabei konfrontativ, aber auch empowering vor. Einen kleinen Einblick in diesen neuen Album verschaffen wir uns jetzt, begonnen mit dem Lied Pussy Palace. I don't want you in my bed. Go to the apartment in the West Village instead. I'll drop off your clothes, your mail and medication. I'm already on my way, heading to the station. Stuck on the F, there's a problem on the line. I couldn't be more stressed, I'm losing my mind. Up to the first floor, key in the front door. Nothing's ever gonna be the same anymore. Broken-hearted women wishing you could have been better. Sheets pulled off the bed and strewn all on the floor. Long black hair, probably from the night before. Dwayne Reed bag with the handles tied. Sex toys, butt plugs, lube inside. Hundreds of Trojans, you're so fucking broken. How'd I get caught up in your double life? How you grabbed your phone back right out of my here's Madeline. I need to be alone, so I took myself to bed. I got a lot of information that I can't even process. So I wrote a little email and I told you what I saw. Then you came out to the bedroom and you made it all my fault. But you moved the goalposts, you broke the rules. I tried to accommodate, but you took me for a And who the fuck is Madeline? Who's Madeline? Who's Madeline? Who's Madeline? No, but who is Madeline? Actually. This is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. Saw your text, that's how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth. No, I can't trust anything that comes out of his mouth. How long has it been going on? Is it just sex or is there emotion? He told me it would stay in hotel rooms, never be out in the open. Why would I trust anything that comes out of his mouth? Oh, why would I trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. There had to be payment. It had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline. Hey, he is telling you the truth. Our relationship has only ever been about sex. I can promise you that this is not an emotional connection. We don't speak outside of the time we spend together, and whenever he talks about you, it's with the utmost respect. You tell me he's telling the truth. Is that the case or a line that he fed you? Wanna believe you, but is it a ruse? Lie to me, babe, and I'll end you. I can't trust anything that comes out of your mouth. I'm not convinced that he didn't fuck you in our house. Do you two ever talk about me? Has he told you that he doesn't love me? I bet he tells you he loves you. I've got an old, got an ugly. I wouldn't trust anything that comes out of his mouth. And why would you trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. And there had to be payment. It had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline. Madeline. Madeline. Madeline. But you're not a stranger, Madeline. I hate that you're in so much pain right now. I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline. Wir haben eben gehört einen kleinen Einblick in das neue Album von Lily Allen. Jetzt ist es jedoch 18 Uhr und das heißt natürlich wie jeden Donnerstag im Wiederhall Zeit für die Antifa-News. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten am Donnerstag, den 13. November 2025. Wir haben euch auch heute wieder viele interessante Nachrichten mit antifaschistischer Relevanz mitgebracht. Anfangen wollen wir wie immer mit ein paar antifaschistischen Newsmeldungen. Ein paar interessante Veranstaltungen haben wir euch auch wieder rausgesucht. Und natürlich werden wir auch wieder den Opfern rechter Gewalt gedenken. Aber los geht es jetzt erstmal mit den Kurzmeldungen. Let's go! In Hanau sind Autos, Hauswände und Briefkästen mit Hakenkreuzen aus Blut beschmiert worden. Über 50 geparkte Autos, Hauswände und Briefkästen wurden mit menschlichem Blut beschmiert, teils in Form von Hakenkreuzen, teilt letzte Woche unter anderem die Hessenschau mit. Vergangenen Donnerstag, dem 6. November, einen Tag nach den Ereignissen, hat die Polizei den 31-Jährigen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Nach polizeilichen Angaben soll das Blut vom Tatverdächtigen selbst stammen. Der Mann stand unter einem Alkoholeinfluss von über 1,2 Promille und wird nun in einer psychiatrischen Fachklinik untersucht. Die Tat soll sich unmittelbar nach einem Arbeitsunfall ereignet haben. Es soll sich um eine Kurzschlussreaktion gehandelt haben. Bundestagsvizepräsident Nuripur sagte, die Tat reiße die Wunden wieder auf und bezog sich damit auf den rassistischen Anschlag mit 9 Todesopfern vor 5 Jahren in Hanau. Die Stadt Hanau hat eine Strafanzeige gestellt. Die neue AfD-Jugendorganisation will sich erneut im rechtsextremen Umfeld der Partei vernetzen. Das ergaben Recherchen des WDRs und NDRs. Am 29. und 30. November will sich im hessischen Gießen die neue Parteijugend unter dem Arbeitstitel Generation Deutschland offiziell gründen. Die AfD beschloss Anfang des Jahres, sich von der Jungen Alternative, kurz JA, als offiziellem Parteinachwuchs zu trennen und eine neue Jugendorganisation zu gründen. Nachdem die JA sich Anfang des Jahres angesichts des Risikos eines drohenden Vereinsverbots aufgelöst hatte, wollte die AfD die Neuorganisation stärker an sich binden, um ein erneutes Verbotsrisiko zu verhindern. Die JA, die teils losgelöst von der AfD agierte, hatte immer wieder für Skandale gesorgt und wurde bereits 2024 als erwiesen rechtsextrem eingestuft. Die Generation Deutschland soll darum auch inhaltlich gemäßigter auftreten. Interne Unterlagen zeigen nun aber, für das Gründungstreffen will die AfD-Jugend nicht nur rechtskonservative Organisationen einladen, sondern auch mehrere Organisationen, die im rechtsextremen Milieu aktiv sind. Insgesamt 26 Organisationen, Medien, Vereine und Influencer sind offiziell eingeladen und können sich im Foyer der Veranstaltung mit Infoständen präsentieren. Viele von ihnen waren schon bei früheren Veranstaltungen der JA dabei. Die Einladungen sind kein Alleingang der Jugend. Die Ausstellerliste wurde laut einem internen Papier einstimmig vom Parteivorstand abgesegnet. Der AfD-Organisator Dennis Holoch begründete die Auswahl damit, dass diese Medien, Influencer und Verlage bei jungen Leuten hohe Reichweite und Attraktivität besäßen. Auf der Einladungsliste stehen rechte Influencer wie Clownswelt und der fundamentalchristliche Ketzer der Neuzeit mit engen Drähten zur Make America Great Again-Bewegung. Außerdem prominente Szenenamen, unter anderem die Sezession, die auf dem Rittergut von Götz Kubitschek, dem Chefideologen der sogenannten Neuen Rechten, zu Hause ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die Szene um Kubitschek als gesichert rechtsextremen Personenzusammenschluss. Außerdem der Jung-Europa-Verlag von Philipp Stein sowie 2 weitere Organisationen, die der identitären Bewegung ideologisch nahestehen. Die identitäre Bewegung, kurz IB, steht formal auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD. Das bedeutet, wer in der IB Mitglied ist, darf nicht zugleich offizielles Mitglied der AfD sein. In Gießen soll auch Lucreta vor Ort sein, ein zuletzt stark wachsendes Netzwerk, das um junge Frauen wirbt. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte kürzlich in einem Stern- bzw. RTL-Interview vor Lucreta gewarnt, da der Verein, Zitat, knallharte rechtsextreme Propaganda betreibe. Zitat Ende. Hotels und Caterer in Gießen haben der AfD kurz vor der Jugendorganisationsgründung abgesagt. Laut FAZ hat unter anderem das Hotel, welches für den Bundesvorstand der AfD reserviert war, die Zimmer gekündigt. Nachdem verschiedene Hotels und Caterer der AfD abgesagt haben, schreibt das Bündnis Widersetzen am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen, Zitat, wer Hass schürt, braucht nicht jammern, selbst nicht willkommen zu sein. Wir laden alle Gießener Hotels ein, sich der Zivilcourage anzuschließen. Keine Zimmer für die AfD. Zitat Ende. Laut AfD-Parteivize Kai Gottschalk sei Grund für die Absage, dass Hotels unter Druck gesetzt wurden. Verschiedene Medien verweisen darauf, dass im Internet Gewaltaufrufe von Linksextremen gegen die Gründung kursierten. Dabei wird sich auf einen Artikel von Indymedia berufen. Tatsächlich wird in einem Artikel zur Gewalt aufgerufen. Der bezieht sich jedoch lediglich auf Sabotage an der AfD-Veranstaltung. Der Appell an Gastronominnen ist hingegen ein eigenes Posting und frei von Gewaltdrohungen. Das schwarz-grün regierte Baden-Württemberg will die Polizeisoftware Gotham des Antidemokraten Thiel einsetzen. Dafür wurde gestern im baden-württembergischen Landtag das Polizeigesetz geändert. Das teilt der Südkurier gestern nach dem Landtagsbeschluss mit. Die quasi auf Knopfdruck möglich werdende Verknüpfung umfassender Datenbestände der Polizei, die eine Vielzahl an Daten unbeteiligter, Zeugen, Auskunftspersonen etc. beinhaltet, aber auch jahrzehntelange Datensammlungen aus öffentlichen Quellen, ist laut DatenschützerInnen ein umfassender Angriff auf die Bürger wie Menschenrechte. Die Polizei streitet Datenschutzrisiken ab. Die Software werde nicht zur Strafverfolgung eingesetzt, sondern zur Prävention, so die Landespolizeipräsidentin Hinz. Nun kommt es doch noch zu Kritik. Kaufverträge wurden unter Ministerpräsident Kretschmann jedoch längst abgeschlossen. An der grünen Basis kritisiert man das intransparente Verfahren zur Einführung der Software insgesamt. Außerdem werfen Grünen-Mitglieder den Regierungsgrünen Trickserei vor, da es zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung praktisch schon zu spät gewesen sei, um den Einsatz zu verhindern. Hätte man sich gestern gegen eine Gesetzesänderung entschieden, hätte Palantir nämlich dennoch bezahlt werden müssen. Mit dem Chaos Computer Club hat Sebastian Müller in einer Petition 13.000 Unterschriften gegen die Software gesammelt und ist damit vor dem Petitionsausschuss in Baden-Württemberg gezogen. Er warnt, dass mit dem Einsatz der Software prinzipiell unser aller Daten im Netz von Palantir landen könnten. Baden-Württembergs Landesdatenschutzbeauftragter Tobias Kerber sagte zudem, dass es bisher keine Verwaltungsvorschrift für die Anwendung von Palantir gäbe. Erst dann könne er die Eingriffsqualität beurteilen. Selbst der Polizeipräsidentin scheinen Informationen über die Software zu fehlen. Davon erzählte Sebastian Müller, der in der Sitzung des Petitionsausschusses saß, bei der auch die Polizeipräsidentin Hinz aus Baden-Württemberg anwesend war. Die Landespolizeipräsidentin war dann doch etwas überrascht, dass der Gesetzesentwurf zulassen würde, dass man Daten aus dem Internet einbringen kann. Das hat sie zunächst bestritten. Da war dann scheinbar immer so die Vorstellung, auch bei den Abgeordneten, dass das System ja dazu mit dem Internet verbunden sein muss, was aber natürlich jetzt nicht ganz notwendig ist, sondern es ist wohl so, dass man da Daten aus dem Internet exportieren könnte und dann in das Palantir-System einspringt. Ob Zugriff aus den USA erlangt werden könnte, ist offen. Was offen bleibt, ist zum Beispiel, ob die Vereinigten Staaten über den Cloud Act Zugriff nehmen könnten. Da sagen halt die Vertreter der Polizei, das kann ja nicht sein, weil die Daten liegen ja im hessischen Rechenzentrum und das ist abgeschottet, sprich, da könnte man keinen Zugriff drauf erlangen. Da sagen unsere Experten, zum Beispiel der Manuel Atto, Konkase oder auch der Stefan Leibwart vom Chaos Computer Club, dass das nicht so ganz klar ist, denn wir wissen ja auch nicht zum Beispiel, wo arbeiten diese Mitarbeiter, die von Palantir da kommen. Könnte es sein, dass sie zum Beispiel gegenüber ihren Heimatländern, wenn es keine deutschen Staatsbürger wären, verpflichtet werden, dort durch Gerichte, Polizeien, Geheimdienste Daten rauszunehmen. Und in dem Moment, in dem ich ja zum Beispiel eine Datenpipeline baue, um Daten einzuspeisen, muss ich ja zumindest mal begrenzten Zugriff auf Daten haben und ich muss ja dann auch gucken, ob dieses Einspeisen funktioniert. Am Wochenende hat in Halle die rechte Buchmesse Seitenwechsel stattgefunden. Mehrere tausend Besucherinnen sollen an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Unter den Veranstaltern befanden sich der Verlag Antaios, der seit 2024 vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, und der Jung-Europa-Verlag des neuen Rechten Philipp Stein, welcher der identitären Bewegung nahesteht. Ausgestellt wurden unter anderem Publikationen, die die Schuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg und deutsche Kriegsverbrechen relativieren und verschwörungsmythologische als auch klimaleugnende Inhalte enthalten. Freien Journalisten wurde der Zugang als Presse verwehrt. Etwa 700 Menschen demonstrierten am Samstag gegen die Buchmesse. Im Zuge des Protests wurde der grünen Politiker Sebastian Striegel angegriffen. Eine Gruppe rechter Akteure soll nach Informationen von MDR Investigativ gezielt in den Gegenprotest eingedrungen sein. Eine der Personen aus dieser Gruppe schlug Sebastian Striegel mit der Faust auf den Brustkorb, als Striegel ein Foto machen wollte. Laut dem MDR soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den amtsbekannten Rechtsextremisten Dennis Wesemann handeln. Wesemann wird vor allem der rechten Hooligan-Szene zugeordnet. Die Vorsitzende der Landtagsfraktion der Grünen sagte dazu, Zitat, ich verurteile den tätlichen Angriff auf Sebastian Striegel auf das Schärfste. Sebastian Striegel befand sich in Ausübung seiner parlamentarischen Arbeit in Halle vor Ort, als er attackiert wurde. Ich wünsche ihm schnelle Genesung, körperlich und mental. Für den Angriff wurde das Privileg der Pressefreiheit missbraucht, um in die Versammlung gegen die rechte Buchmesse zu gelangen und dort rechte Gewalt ausüben zu können. Dieser Missbrauch kann und darf nicht hingenommen werden. Zitat Ende. Bei den Demonstrationen gegen die rechte Buchmesse war auch ein Reporter von Radio Korax dabei und hat ein paar auditive Eindrücke gesammelt. Eine Collage aus diesen Eindrücken hören wir jetzt. Guten Morgen, 4:04 hier auf der Brücke über die Europachaussee. Auf der Diesestraße Begleitung der Demonstration gegen die rechte Buchmesse. Mehrere hundert Personen vor Ort hier. Einige antifaschistische Flaggen, einige Banner im vorderen Bereich und selbstgebastelte Demoschilder natürlich auch. Begleitet wird der Demonstrationszug von einigen wenigen Polizistinnen und von dem rechten Streamer Weichreite, der gerade von Aktivistinnen, von Demonstrantinnen mit Regenschirm vom Film abgehalten wird. Den Demonstrationszug nochmal so zu porträtieren. Im vorderen Bereich ein Lauti mit Musik und kämpferischen Sprüchen, begleitet vom Banner mit der Aufschrift Feministische Offensive, und scheinen mir vor allem Flinterpersonen zu sein, die in den vorderen Reihen mitlaufen, gefolgt von eher losen Verbänden von Personen mit unterschiedlichen Sprechchören, unterschiedlichen Flaggen. Man sieht auch die MLPD hier oder ein Banner, gibt Antikommunismus keine Chance, aber halt auch eine Flagge der Anarcho-Syndikalistinnen. Einige Awareness-Personen zu erkennen an den lila Westen und ganz hinten dann auch nochmal Trommlerinnen, die den Leuten ein bisschen einheizen, sich zu bewegen. Es wird etwas langsamer über die Daisy-Straße gegangen und wir hören auch einen Redebeitrag zu der rechten Buchmesse. Die Buchmesse als Ort nutzen, um sich noch weiter zu vernetzen. Wir sagen, das hat rein gar nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Was da passiert, ist Hass, ist Menschenhass. Und deswegen sagen wir, auf geht's, Widersetzen! Auf geht's, Widersetzen! Auf geht's, Widersetzen! Lawinenstraße hier kurz vor dem Eingang der rechten Buchmesse. BesucherInnen gehen weiterhin zur rechten Buchmesse rein, aber werden hier von einem Konzert und mehreren hundert Demonstrierenden in Empfang genommen, die lautstark gegen Nazis singen. Der Zugang hier ist damit wohl auch blockiert, also aus der Richtung. Man kommt jetzt quasi nur noch vom Parkplatz aus rein und nicht mehr so zu Fuß über die Straße. Gerade eine Szene hier beobachten können an der Demonstration, immer noch auf der Alawinenstraße, wo rechte InfluencerInnen sich inszeniert haben innerhalb der Demo, als ins Gespräch kommend mit den DemoteilnehmerInnen und dann vielleicht ein bisschen unsanft, könnte man sagen, rausbegleitet wurden von DemoteilnehmerInnen, Und dann ist die Polizei tatsächlich hier in die Demonstration kurz auch mit reingegangen. Jetzt ist aber geklärt, die Influencer sind auch abgezogen, nachdem sie sich nochmal vor der Demonstration gefilmt haben. So, gerade wurde hier durchgesagt, die Kundgebung ist jetzt angemeldet an der Messestraße. Es kommen gerade vielleicht so 50 bis 100 Leute dazu. Und jetzt wird aber gerade hier die Reihe von 10 Personen, die wird hier gerade geräumt von Polizistinnen. Und jetzt ist hier gerade eine unübersichtliche Lage. So. Polizistinnen sind auf die Demonstrierenden zugelaufen und es wird abgeschirmt. Die Blockierenden, die immer noch auf der Straße sitzen, werden abgeschirmt von den restlichen Leuten, die gerade diese Kundgebung hier gestartet haben, die jetzt offiziell wohl angemeldet ist. Absurde Szenerie hier auf jeden Fall an der Messe. Es gibt hier einen Mannschaftswagen der Polizei, der solche LED-Wände an der Seite dran hat. Der steht so ganz einzeln hier vor der Messe, wo auch nur die Leute, die zur Buchmesse wollen, dran vorbeigehen. Und da steht dann irgendwie sachdienliche Hinweise wie hier geht's lang zu da und da, zur Demo oder hier geht's lang zur Messe oder so. Nee, es ist einfach Werbung für die Social-Media-Kanäle der Polizei Sachsen-Anhalt. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo Antonio Stiftung, dem Buch Rechte Kontinuitäten von Harry Weibel und von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen. Wir erinnern an Rolf Schulze. Am 7. November 1992 wurde der 52-Jährige in Lenin in Brandenburg von 3 Skinheads misshandelt, bis er starb. Die Täter zündeten im Anschluss seine Leiche an. Rolf Schulze wurde wiederholt Opfer neonazistischer Gewalt. Über ihn ist wenig bekannt. Zeitweise soll er obdachlos gewesen sein. Die Täter erhielten 1993 Jugendstrafen von 6,5 bis 9 Jahren. Vor Gericht bekannten sie sich zu verbotenen neonazistischen Organisationen. Rolf Schulze wird von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Raphael Blumenstock. Der damals 28-jährige Raphael Blumenstock wurde am 7. November 1992 in Ulm ermordet. Raphael war politisch engagiert. In der Nacht seines Mordes war er noch bei einer Wohnungsbesetzung dabei. Er trug gelegentlich Frauenkleider und schminkte sich, war aber laut ZeitzeugInnen nicht in der schwulen Szene aktiv. Trotzdem legte die Polizei in ihren Ermittlungen einen Fokus auf Raphaels sexuelle Orientierung und ermittelte zunächst in der Ulmer Schwulenszene. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Polizei hatte nach der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst Cold Cases in diesem Sommer, die sich unter anderem mit dem Mord an Raphael Blumenstock beschäftigt hat, 12 neue Hinweise erhalten. Auf der Internetseite der autonomen Ulmer Gruppe Kollektiv 26 wurde 2020 eine ausführliche Recherche veröffentlicht. Die AutorInnen halten ein rechtes Tatmotiv für naheliegend. Immer wieder wurde der Polizei in den vergangenen 30 Jahren vorgeworfen, nicht richtig ermittelt zu haben. Raphael Blumenstock wird von der Bundesregierung nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Mete Ekşi. Mete Ekşi starb am 13. November 1991 an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Das Schädelhirntrauma wurde Ekşi 17 Tage zuvor bei einem rassistischen Angriff zugefügt. Der Angriff ereignete sich auf dem Adenauerplatz in Berlin. Eine Gruppe von Jugendlichen äffte die türkische Sprache von Mete Ekşi und seinen FreundInnen auf rassistische Weise nach. Es kam zu einem handgreiflichen Streit zwischen den beiden Gruppen. Als Ikshi versuchte, den Streit zu schlichten, wurde er von einem der späteren Hauptangeklagten mit einem Schläger am Hinterkopf getroffen. Der verantwortliche Täter für die tödliche Verletzung Mete Ikshis wurde zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Den Aussagen der Betroffenen zum rassistischen Tatmotiv der 3 Brüder wurde vor Gericht nicht geglaubt. Mete Ikshi ist staatlich nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. An ihn erinnert ein Gedenkstein in Berlin-Kreuzberg. Wir erinnern an Karl-Heinz Rohn. Karl-Heinz Rohn wurde am 13. November 1992 in einer Wuppertaler Kneipe von 2 Neonazis antisemitisch beleidigt, angezündet und erstickt. Die Täter hielten Rohn für einen Juden. Der Wirt der Kneipe hatte die beiden Täter aufgefordert, Rohn körperlich anzugreifen. Die Täter zündeten Rohn an und der Wirt bestärkte die Tat mit antisemitischen Ausrufen. Das Landgericht Wuppertal verurteilte die beiden Täter wegen Mordes zu 14 bzw. 8 Jahren Haft. Der Kneipenwirt erhielt 10 Jahre. Karl-Hans Rohn ist von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Gleich heute Abend findet ein Vortrag zu Strategien des Polizeiverhörs statt. Wenn du einmal eine Verhörsituation erlebst oder bereits erlebt hast, dann geht alles ganz schnell. Du erinnerst dich nur lückenhaft, was betrifft dich und was für Material hält die Polizei in ihren Händen. Du erlebst einen ungewöhnlichen und stressigen Moment. Du bist unsicher, was in Zukunft passieren wird. Wenn du in Haft genommen wirst, bist du einer ganzen Reihe von zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Dir stehen Personen gegenüber, die in weitreichende Manipulationstechniken ausgebildet sind. Alle Strategien und Techniken der Polizei haben eine Gemeinsamkeit. Um ihre Ziele zu erreichen, ist die Beteiligung der befragten Person notwendig, wenn nicht sogar unerlässlich. Strategien des Polizeiverhörs und wie wir uns dagegen wehren können, ist ein Vortrag des HerausgeberInnen-Kollektivs Project Evasion zum Buch Wie die Polizei verhört und wie wir uns dagegen verteidigen können. Dieser Vortrag findet am Donnerstag, den 13. November von 19 bis 22 Uhr in der Zollschuppenstraße 1 in Leipzig statt. Das deutsche Volk Hanau ist nicht vergessen. Eine Langzeitdokumentation über die Betroffenen des Hanau-Anschlags. In der Nacht des 19. Februar 2020 reißt ein rassistischer Anschlag in Hanau 9 junge Menschen aus dem Leben. Ein ganz normaler Abend endet in einem Albtraum für ihre Familien, ihre FreundInnen und eine ganze Stadt. Der Film Das deutsche Volk Hanau ist nicht vergessen erzählt die Geschichte dieses Verbrechens aus der Perspektive der Hinterbliebenen und Überlebenden. Es geht um Schmerz, Wut und den langen Schatten, den eine solche Tat wirft. 4 Jahre lang begleitet Regisseur Marcin Wierczowski die Angehörigen auf ihrem Weg durch Trauer und Verlust. Er dokumentiert ihren Kampf um Gerechtigkeit, ihre Forderungen nach Anerkennung und ihre Entschlossenheit, nicht als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt zu werden. Sie machen den strukturellen Rassismus sichtbar, der sich nicht nur in der Tat selbst, sondern auch in dem Umgang der Behörden mit ihnen zeigt. Die Filmvorführung ist Teil der antifaschistischen Aktionswoche Kein Vergeben, kein Vergessen. Das deutsche Volk Hanau ist nicht vergessen, eine Langzeitdokumentation über die Betroffenen des Hanau-Anschlags, läuft im Maggie-Ideenraum in der Frankfurter Allee 205 in Berlin und zwar am Freitag, den 14. November um 19 Uhr. Workshop, antifaschistisches Interviewtraining. Genau zu wissen, was man wie sagen kann, braucht Übung. Etwas weniger riskant als das eben angesprochene Polizeiverhör, aber genauso praktisch kann es sein, sich für Interviews und Diskussionen zu wappnen. Wer sich engagiert und unterstützen will, soll laut werden und die Politik zum Handeln auffordern. Und dann kann es passieren, dass man von den Medien angefragt oder zu Veranstaltungen eingeladen wird. Das ist die Chance, mit klarer Haltung und antifaschistischen Botschaften zu intervenieren. Aber wie gelingt es, in Interviews und Diskussionen souverän zu bleiben, ohne sich provozieren zu lassen? Wie schaffen wir es, rechte Narrative zu kontern und trotzdem die eigenen Themen zu setzen? Für diese und weitere Fragen bietet Rosa Lux Sachsen den Workshop Antifaschistisches Interviewtraining. Dafür ist eine Anmeldung auf anmeldung@rosalux-sachsen.de erforderlich. Dort bekommt ihr dann einen Zoom-Link für die Online-Veranstaltung am 19. November. Der Online-Workshop findet von 17 bis 20 Uhr statt. Podiumsdiskussion Free All Antifas. Es sitzen so viele Antifaschistinnen wie seit Jahren nicht mehr in den Knästen, ob in der BRD oder in Ungarn. Und es beginnen aktuell 2 riesige Verfahren gegen AntifaschistInnen in Düsseldorf und Dresden die sich bis in den Sommer 2026 ziehen werden. Die Northeast Anti-Fascists, kurz NEA, wollen mit Interessierten über die Situation der Gefangenen und die Verfahren gegen FreundInnen und GenossInnen sprechen. Es wird im Anschluss auch Raum geben, um Fragen zu stellen und sich zu vernetzen. Das Ganze ist ebenfalls Teil der Mobilisierung für das Aktionswochenende Kein Vergeben, Kein Vergessen in Berlin. Die Podiumsdiskussion und Infoveranstaltung findet kommenden Montag, den 17. November um 20 Uhr in der Schönhauser Allee 26a in Berlin statt. Und zu guter Letzt noch ein Demo-Aufruf. In Deutschland soll es nach rechten Dingen zugehen. Um das sicherzustellen, gibt es Prüfämter und Verfahren zu eigentlich allem, was geprüft werden kann. Prüfen ist deutsche Staatsräson. Nur eine Sache wird nicht geprüft: die rechtsextreme AfD. Die Dresdner Opas gegen rechts fordern unter dem Titel Prüf, bitte richtet über Faschisten in Anlehnung an die Prüfdemos. Hier aber nicht mit P, sondern mit B wie bitte. Gemeinsam mit Solida Dresden fordern die Dresdner Opas kein AfD-Verbot, sondern lediglich die Prüfung sämtlicher Parteien, die als rechtsextrem eingestuft werden. Der Demoaufruf bezieht sich auf mehrere Samstage. Gestartet hat die Demoreihe letztes Wochenende. Aber bis Ende diesen Jahres sind weitere Kundgebungen angekündigt. Die Kundgebung findet jeweils Samstag von 14 bis 16 Uhr an der Frauenkirche in Dresden statt. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 13. November 2025. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Das waren die Antifa-Nachrichten für diese Woche. Die könnt ihr, wie auch generell alle Radio Korax-Beiträge, auch auf unserer Website radiokorax.de nachhören oder nochmal hören. Als nächstes nach diesem recht langen Beitrag ist jedoch erstmal Zeit für ein bisschen Musik. Und da habe ich einen meinen derzeitigen Lieblingslieder mitgebracht, nämlich Spaceman von The Killers. Next thing I knew, they Radio Korax 95.9. Platz 5 auf Radio Korax 95.9. Thank you, ladies and gentlemen. What if aliens are real and they live a trillion years? And they've watched every single one of us since birth. What if aliens exist as an endless consciousness? And for fun they watch a TV show called Earth. And there's a bunch of different storylines, the moral isn't clear. And it feels like the writing's gone downhill in the last year. And everyone's a hero painted in the proper light. And the show's in multicolor, though it acts so black and white. In its 100 millionth season, for what it's worth, a TV show called Earth. As we gaze out into space, they're a few feet from our face, eating popcorn, drinking soda with their friends. Though to us it might seem cruel how they keep a betting pool. On the way the human storyline will end, 'cause everyone's a villain who just looks out for their own. And be careful picking favorites, 'cause they all end up as bones. And the ensemble is pretty good, the leads all mostly suck. And recently they trashed the set to make a couple bucks. And a plot like that has not been seen before. They might only have a couple seasons more. Storm or sun, I wonder what they wanna watch again, or grow bored with what we do and move on to something new. Saying Earth was decent, 7 out of 10. I like the dancing and the music and the sea foam on the shore. I wish the writers had been kind enough to sprinkle that in more. War bits and the poverty I wasn't a fan of, but I really dug on all the parts where humans fell in love. See, they watched us from our primordial dawn until the very last one of us was gone. And one turns to the other with a clicker in his hand and says, "That was fun, let's see what else is on." Habt gerade A TV Show Called Earth von Philip Labes gehört. Als nächstes hören wir jedoch etwas, wo wir vorhin schon kurz von gehört haben in den Antifa News. Denn am Wochenende ist das Wir Festival in Halle zu Ende gegangen. Und wie wir gerade in den Antifa Nachrichten gehört haben, war Radio Korax am Freitag und Samstag vor Ort beim Festival und dem Gegenprotest zum eigentlichen Anlass des Wir Festivals. Denn von Freitag bis sogar einschließlich Sonntag, dem Gedenktag der November-Pogrome von 1938, fand in Halle eine rechte Buchmesse statt. Beim Gegenprotest zur Buchmesse am Samstag war auch der hallische Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel der Partei Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen-Anhalt vor Ort. Aus einer Gruppe um eine neurechte Influencerin heraus, die sich unter die Demonstrierenden gemischt hätten, soll ein Begleiter der Influencerin Striegel mit einem Faustschlag gegen den Brustkorb angegriffen haben. Die Polizeiinspektion Halle ermittelt laut einem Bericht des MDR wegen Körperverletzung. Der mutmaßliche Angreifer selbst streitet die Darstellung von Sebastian Striegel ab. Wer war diese Begleitperson und welche Entwicklung gab es dazu in der Zwischenzeit? Darüber sprechen wir heute Morgen mit Thorsten Hahnel von Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage. Zuerst wollten wir von ihm wissen, ob er für uns noch einmal den Ablauf zum mutmaßlichen Angriff wiedergeben kann. Ich war selbst nicht vor Ort. Das ist vielleicht wichtig. Mir geht es jetzt darum, eher so ein bisschen einzuordnen, wie vielleicht auch eine Strategie ist, dann einer möglichen Abwehr und sowas. Ich habe selbst mit Sebastian Striegel relativ schnell am Nachmittag, am Samstag gesprochen. Er hat mir von dem Angriff oder Übergriff oder von diesem Schlag berichtet und hat auch gesagt, er hat Bilder von der Person und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass der mutmaßliche Angreifer, muss man ja sagen, auch in so einem Fall gilt die Unschuldsvermutung, also die Ermittlungen machen nicht wir oder auch nicht Radio Korax, sondern das macht die Polizei und dann die Staatsanwaltschaft und so weiter, aber der mutmaßliche Angreifer ein bekannter rechtsextremer Hooligan und so weiter ist, den man wirklich seit langem kennt. Und dann gab es ja die Veröffentlichung durch Sebastian Striegel selbst, beziehungsweise eine Presseerklärung der Grünen Landtagsfraktion. Das heißt, der Vorwurf steht im Raum. Und was relativ typisch ist, ist, dass es jetzt sozusagen eine Art Gegenangriff, würde ich das mal nennen, gibt. Der Beschuldigte streitet das ab. Das ist sein gutes Recht. Aber es wurde eben von Seiten der Streamerin und von ihm ein Videoausschnitt aus ihrer Perspektive veröffentlicht, der sozusagen das Geschehen zeigen soll und aber auch viele Fragen offen lässt. Du sagst, dieses Video, was da veröffentlicht wurde, siehst du dahinter eine Art Strategie? Genau, also das ist sozusagen, es steht ja der Vorwurf im Raum und nebenbei bemerkt, ohne jetzt eine Einschätzung haben zu können, wie gesagt, ich war nicht vor Ort, ich bin weder der Ermittler noch der Richter, aber dass es im Umfeld einer rechtsextremen Buchmesse oder einer extrem rechten Veranstaltung, sagen wir es mal neutral, rechtsextreme Gewalt gibt, ist nun wirklich überhaupt nicht überraschend. Es ist auch nicht der einzige Fall, der dort vor Ort passiert ist, können wir ja gleich nochmal zukommen. Und dass dann rechtsextreme Täter, wenn sie sozusagen nicht im anonym und ohne Beweise und sowas zugeschlagen haben, wenn es sozusagen Beweise und Zeuginnen und sowas gibt, weil die gibt es in diesem Fall. Das hat mir zumindest Sebastian Striegel so berichtet, dass erstens mehrere Personen ringsrum waren, auch Personen aus der Versammlungsbehörde, also Beamten gesagt haben, sie können bestimmte Sachen bezeugen, aber wie gesagt, das müssen dann andere machen. Wenn das sozusagen in so einer Situation ist, wird natürlich versucht, wie so ein Gegenangriff, weil natürlich versucht wird, die Situation aus der anderen Perspektive darzustellen. Und das ist natürlich eine Strategie, die ist, ich kann jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wie das in dem Fall ist. Das heißt, es gibt sozusagen ein Video aus der Perspektive des potenziellen Schlägers und man sieht Bastian Striegel, wie er auf ihn zuläuft. Man sieht eigentlich zu der genauen Situation fast nichts, außer dass irgendwie ein Arm eine Rolle spielt und so. Aber dieses Video streut natürlich erstmal Zweifel. Logisch, Sebastian Striegel behauptet, ich bin geschlagen worden. Der Mensch, der beschuldigt wird, sagt, nö, habe ich nicht gemacht. Und bringt ein Video in Umlauf, mit dem sozusagen angeblich bewiesen wird, dass das so nicht gewesen sein wird. Was es aber nicht beweist. Was damit passiert, ist aber, es gibt sozusagen für die rechtsextremen Medien, von denen es ja nun unzählige gibt mittlerweile, gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, typisch, da wird irgendwas behauptet, das stimmt nicht und sowas, ohne wirklich auf die Beweise einzugehen oder die Belege. Also, und dann wird zum Gegenangriff übergegangen, das sieht man dann eben gleich in den sozialen Medien und so weiter, wird dann eben, Bastian Striegel wird als Lügner bezeichnet und so weiter und irgendwelche angeblich früheren Verfehlungen werden ihm vorgeworfen und so. Das ist eine Strategie, die immer wieder passiert und Fakten und die Wirklichkeit und vielleicht auch sowas, wie ich gerade versucht habe, rechtsstaatliche Prinzipien, also es gibt Ermittlungen, es gibt im Zweifelsfall ein Gerichtsverfahren, zählen dann natürlich überhaupt nicht, sondern es gibt Vorverurteilungen oder Verurteilungen, die genau die Aufgabe haben, die eigentlich diese ganze rechtsextreme Buchmesse hatte, nämlich in dem Falle, Sebastian Striegel sagt ja, er war in Ausübung seines Landtagsmandates da, also als sozusagen Teil einer demokratischen Struktur. Und das anzugreifen, gehört in dem Falle natürlich auch dazu, zur Strategie. Nun hast du schon uns etwas über den mutmaßlichen Täter berichtet. Was kannst du uns denn zu der Influencerin bzw. Streamerin sagen, die er ja begleitet haben soll? Zu der kann ich gar nicht viel sagen, weil das ist so ein Stück weit das Problem, solche Streamerinnen, Streamer, Social Media Stars und rechte Influencerinnen gibt es sozusagen, jede Woche neue. Die sind manchmal längere Zeit da, manchmal sind sie wieder weg. obwohl ich mich wirklich seit Jahrzehnten mit der extremen Rechten beschäftige, kannte die Person noch nicht. Andere Leute kennen die aber schon, weil das dann ja auch auf dem regionalen Kontext irgendwie eine Rolle spielt. Und was spannend ist, ist, dass dann im Nachhinein nach der Verwunderung, welche Rolle spielt dann jetzt der Beschuldigte, sozusagen, der ja bekannt ist, wie kommt der dazu, mit der da irgendwie öffentlich aufzutreten? Und dann ist klar geworden, dass es schon Recherchen gab, dass die offensichtlich auch die Streamerin streamt nicht nur, sondern sie verkauft auch irgendwie rechten Merchandise. Und da gibt es offensichtlich auch eine Geschäftsbeziehung zwischen dem Rechtsextremen, der beschuldigt wird, Sebastian Schriegel geschlagen zu haben, und der Streamerin. Insofern kommen da auch wieder mehrere Sachen zusammen, also Geschäftsbeziehung, eine politische Beziehung und so weiter. Das ist auch wieder nicht ungewöhnlich, aber es war in dem Falle mir vorher nicht bekannt. Vielleicht abschließend, du hast ja von einem weiteren mutmaßlichen Angriff berichtet. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ja, da ist es eigentlich noch absurder, beziehungsweise ist es noch einfacher, darüber zu reden, weil da die Beweislage nun wirklich völlig klar ist. Roland Tichy, der sozusagen von der Messemacherin Susanne Dagen auch seit Monaten als Medienpartner mit Tichys Einblick, so heißt diese Zeitschrift, beziehungsweise dieses Online-Portal, also einer der Hauptakteure im Rahmen dieser Buchmesse war und ehemals konservativer Journalist und völlig nach rechts abgedriftet ist, der hat am Samstag, auch Nachmittag, irgendwann in den sozialen Medien behauptet, er wäre von einer Fotografin angegriffen worden, hat dann auch ein Bild von der angeblichen Angreiferin veröffentlicht und von anderen Fotografinnen, die sozusagen außerhalb der Messe standen und er sie als Antifa-Fotografen betitelt hat. Und das hat dann schnell die Runde gemacht in verschiedenen Livestreams, die es gab von der Messe, wird das dann wiedergegeben und ja, wie immer und natürlich, und dann ist gleich der Name der Fotografin reproduziert worden und so weiter und irgendwelche Gerüchte und was weiß ich was über sie, das ging sehr, sehr schnell. Und dann gab es zum Glück, ich glaube Samstagnachmittag, hat dann ein Streamer, der wirklich direkt gegenüberstand, hat ein Video veröffentlicht, was zeigt, dass Herr Tichy, der sich sozusagen als Opfer dargestellt hat in der Situation, wirklich penetrant auf alle möglichen Leute, die teilweise Fotos gemacht haben, die teilweise da auch nur so rumstanden, mit seinem Telefon, mit seiner Handykamera zugelaufen ist und wirklich direkt vors Gesicht gehalten hat, das auch bei der beschuldigten Fotografin gemacht hat und als er dann weitergehen wollte, vor die Kamera geschlagen hat. Also er hat sie geschlagen. Und sie hat ihn dann festgehalten, weil sie Anzeige erstatten wollte. Das ist auf diesem Video wirklich zweifelsfrei zu erkennen. Das erkennen sogar in den sozialen Medien an verschiedenen Stellen die extrem Rechten selbst. Die sagen, das ist aber tatsächlich nicht so, wie ihr es behauptet. Das Spannende ist, es wird trotzdem behauptet. So, also obwohl es ein Video gibt, auf dem zweifelsfrei zu sehen ist, er, Roland Tichy, schlägt eine Fotografin, sie wehrt sich, hält ihn fest, behauptet er weiterhin, er wäre angegriffen worden von Antifa-Fotografen und so weiter. Also diese ganze Gewalterzählung, die es dann immer dazu gibt, wird dann gleich reproduziert. Und ich habe ja schon gesagt, diese ganzen Gerüchte, und es wird dann eben immer weitergetragen. Und das ist eben, also es ist eigentlich ein ähnlicher Fall. Dort liegt die Lage nur wirklich sehr viel klarer, weil das Video, was öffentlich verfügbar ist, nun wirklich eindeutig zeigt, was passiert ist. Und trotzdem gegen diese wirklich klare Information weiterhin behauptet wird, es hätte einen Angriff von dieser Fotografin gegeben. Und das zeigt ja verschiedene Sachen. Das zeigt einerseits, was jetzt nicht überraschend ist, mit dem Blick in die USA zum Beispiel, dass Fakten und Beweise und Belege in dieser Szene überhaupt nichts mehr gelten. Das heißt, man behauptet einfach irgendwas. Und das ist eben genau das, was in das eigene Weltbild passt. Alles, was da nicht reingehört, findet einfach nicht mehr statt und wird im Zweifelsfall auch so umgebogen und ja zurechtgestutzt und zurechtgelogen, dass es irgendwie wieder passt. Und natürlich zeigt es ja auch zwei Sachen. Öffentlich von Seiten der Messebesucherinnen bzw. Messefans, also des rechtsextremen Umfelds dieser Messe, wird behauptet, sie wären angegriffen worden, während es genau andersrum war. Das ist natürlich eine Strategie, weil in dieser ganzen Erzählung, wenn man das so ein bisschen verfolgt, gerade in den sozialen Medien, auch diese ganzen Kampagnen, die es zum Beispiel jetzt also täglich eigentlich von News gibt gegen die Zivilgesellschaft, die sich gegen Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit wehrt. Da werden immer wieder absurde Vorwürfe inszeniert und so. Das passt natürlich alles in diese Linie. Und im Endeffekt ist nichts anderes passiert, als das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Im Umfeld einer extrem rechten Veranstaltung gab es extrem rechte Gewalt. Und das wird sozusagen von den potenziellen Tätern, von dem Umfeld, wird das umgedeutet, relativiert. Und es findet eine Opfer-Täter-Umkehr statt, die eben auch sehr beliebt ist in dieser Struktur, in dieser Szene. Das sagt Thorsten Hanel von Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage. Der hallische Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel der Partei Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen-Anhalt berichtete am Samstag beim Protest gegen die rechte Buchmesse in Halle von einem Faustschlag der Begleitperson einer neurechten Influencerin gegen ihn. Wir sprachen über neue Entwicklungen dazu. Da sich allerdings der Widerhall heute etwas gegen den Ende wendet, wird es jetzt nochmal Zeit für ein bisschen musikalische Unterhaltung mit dem Lied Brutus und Groundhog Day von M. Byhold, einer kleinen Musikerin aus den USA. You're interesting, you're different, oh, you're neat. You got people lining up to kiss your feet. You're the talk of every town, they can't keep quiet. You're an obsessive revolutionary riot. I wish that I could say that I'm not the jealous type, but you're Caesar and I'm Brutus minus that part. Speaking honestly, I wish I had your life. You're such a star never to be forgot. I don't know if you were ever sad, but I imagine not. And maybe I'm just watering your lawn, making your grass greener and your ego super strong. I don't have a car, so I can't. Das Lied Groundhog Day von M. Behold. Mittlerweile ist es schon 18.54 Uhr und das heißt, für mich ist es Zeit, mich zu verabschieden. Ihr solltet euch aber nicht verabschieden, denn als nächstes, direkt im Anschluss, folgt der linke Medienspiegel und ab 21 Uhr später auch noch meine Lieblingssendung bei Radio Korax tatsächlich, nämlich Hey Listen, die Game Soundtracks mit Jana Reichert von Red King Entertainment. Bleibt also unbedingt dran. Ich lasse euch noch ein kleines Geschenk da, nämlich eins meiner Lieblingslieder dieses Jahr aus dem Film, der ebenfalls dieses Jahr erschien, Sinners oder im Deutschen Blood and Sinners von Ryan Coogler, wo es viel um Blues, aber auch Rassismus und die Kosten der Assimilation geht in Amerika in den 20er Jahren. Und gerade so ein bluesartiges Lied mit aber modernen Einschnitten möchte ich jetzt spielen von Jamie Lawson, Pale Pale Moon. closer to the morning dove. Sing my song when the day is done. Radio Korax auf 50.